Die von Tagore begründete Universität beherbergt heute eine Vielzahl von Instituten, unter anderem das Sangeet Bhavana, Institute of Dance, Drama and Music. Der erste Leiter war Dinendranath Tagore. Er lebte von 1882 bis 1935. Dinendranath war Neffe von Rabindranath Tagore, ein talentierter und herausragender Sänger in Baritonlage, der sich als künstlerischer Leiter von Rabindranaths Theaterstücken und als Direktor der dramaturgischen Abteilung der Vishwabharata-Universität auszeichnete. Ihm sind mit seinen Kenntnissen der westlichen Notation die Niederschriften einer Vielzahl der Melodien von Rabindranaths Kompositionen zu verdanken. Die Abteilung Musik der Vishwabharata-Universität wurde 3 Jahre nach dem Ableben von Tagore im Jahre 1944 errichtet. Heute ist sie mit der Ausrichtung von Tagore-Festivals und mit Unterrichtsangeboten im Rabindra Sangeet in Kolkata befasst. Tagores Erbe wird in Indien in Form von Tagore-Festivals gefeiert, der alljährlichen Zeremonie von Kapipranam, Tagores Geburtstag am 7. Mai. Wallfahrten von Kolkata nach Santiniketan und feierliche Liederabende zu festlichen Anlässen sind in der bengalischen Kultur tief verwurzelt. Auch im Ausland wird der Geburtstag von Tagore gefeiert, mit dem jährlichen Tagore-Festival in Urbana. Dieses Festival konnte im Jahre 2008 sein 20-jähriges Jubiläum feiern. In ihrem ganz einzigartigen, eleganten Interpretationsstil singt nun Purbadam das Tagore-Lied Shanti Karo Barishano in der sehr alten Raga-Form Tilak Kamot. Im Anschluss folgt ihre Lehrerin Sushitra Mitra, selbst Herausgeberin von Unterhaltungspoesie. 1924 geboren, zählt Sushitra Mitra zu den Veteranen des Rabindra Sangeet. Sushitra studierte von 1941 bis 1945 an der Vishwabharata Universität. Bereits ihr Vater, ein gefeierter Literat, Surendra Mohan Mukherjee, war mit der Tagore-Familie eng verbunden. Sushitra Mitra produzierte neben ihren Interpretationen von Tagore-Kompositionen auch Tagores Tanzdramen, den Rabindra Nritya Natyas. Gleichermaßen war sie hier als Schauspielerin wie im indischen Film auf der Leinwand präsent. Neben unzähligen Auszeichnungen leitete sie die Musikabteilung der Rabindra Bharata Universität in Kolkata. Aus der CD Songs of Sushitra Mitra hören wir Amai Bolo Na Kaite. Guru Shanu Nirabodhana

গাহিতে বলো না আমায় বলো না গাহিতে বলো না Werke und das Wirken Tagors bis in unsere heutige Zeit darf man als ein Ergebnis einer mehr als 500-jährigen Durchmischung der Literatur und Kultur der bengalischen Gesellschaft verstanden wissen. Wie ist der Weggefährte Tagors, dann Gopal Mukherjee, erlebte 1890 bis 1936 der erste populäre indische Schriftsteller in englischer Sprache, in seinem Buch Cased and Outcased treffend zum Ausdruck brachte, sind Tagores Lieder in ihrem ästhetischen und emotionalen Ausdruck ein Spiegel des indischen Selbstempfindens mit all ihrer Bandbreite und Kategorien menschlicher Emotionen. Der Dichter Tagore hat allen eine Stimme gegeben, ob klein oder groß, ob reich oder arm. Tagores Lieder begleiten und tragen die Inder durch ihr tägliches Leben. Finden sie sich darin mit ihren emotionalen Prüfungen und Drangsalierungen des Alltags wieder. Obgleich Rabindranath Tagore aus einer Hindu-Familie stammt, wählte das benachbarte Bangladesch, größtenteils muslimisch, einen Tagore-Song als seine Nationalhymne. Amar Sonar Bangla, mein goldenes Bengal, my golden Bengal. In Indien ist Tagore jedermann mit der Nationalhymne Jana Gana Mana bekannt. Dennoch darf man Tagore nicht als einen Nationalisten oder ausgeprägten Patrioten missverstehen. Tagore warf mit der Novelle Gora, im Jahre 1910 erschienen, im englischen Titel Fair-Faced, kontroverse Fragen bezüglich der indischen Identität und der Selbstidentität, Jati, der persönlichen, individuellen Freiheit und Religion auf, im Kontext von Familie und mit dem für Tagore kennzeichnenden Motiv der Liebe. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann Tagore übers Land zu reisen. Als Zamindar Babu lebte er außerhalb des luxuriösen Familiensitzes. Er suchte den Kontakt mit den Dorfbewohnern, die ihm zu Ehren Feste feierten. In dem dreibändigen Galpagucha mit 48 Geschichten beschreibt Tagore auf ironische Weise und mit emotionalem Nachdruck die Vielfalt des bengalischen Lebensstils, insbesondere das dörfliche Leben. Der Städter Tagore fand darin die Wurzeln des eigenen Seins und das echte Indien wieder, mit der Chance für die Selbstbestimmbarkeit des Menschen und der Nähe zur Natur. Die Kleinstadt-Idylle mit all ihren Makeln wie Analphabetentum, Unterernährung, Krankheiten, einem feudalen Kastensystem waren Tagore ein Dorn im Auge. Als umsichtiger Verwalter des vom Vater geerbten Vermögens mit großen Ländereien war Tagore um das Wohlergehen der Landbevölkerung und seinen Pachtbauern bemüht. Er etablierte Genossenschaften und errichtete eine Bildungs- und Gesundheitsversorgung mit Schulen und Krankenhäusern. Durch die Herrschaft des britischen Königreichs waren Tagores Aktivitäten in seiner zweiten Lebenshälfte besonders von einer Unterstützung der indischen Freiheits- und Unabhängigkeitsbewegung geprägt, wenn er sich auch von den politischen Methoden Gandhis und auf protestbasierten Swaraj-Bewegung, ein Konzept der Selbstverwaltung, distanzierte. Als ein Unterstützer der Freiheitsbewegung Indiens gegenüber den britischen Besatzern war Tagore dennoch nicht nationalstaatlich orientiert. Wie Tagore selbst beschreibt, ist seine Familie das Ergebnis eines Zusammenflusses dreier Kulturen, der hinduistischen, islamistischen und britischen. Der kulturelle Austausch über nationalstaatliche Grenzen hinweg war für Tagore von größerer Bedeutung für die Überwindung der religiösen Konflikte zwischen Hindus und Muslime als Nationalismus oder Patriotismus. Tagore heiratete im Alter von 22 mit seiner Frau Mrinalini, die ihm im Alter von 10 Jahren in Form einer arrangierten Heirat zugesprochen wurde, hatte er 5 Kinder. Mrinalini starb im Jahre 1902 im jungen Alter von 27 Jahren. Tagore blieb für den Rest seines Lebens Single. Er sprach sich in seinem politischen und sozialen Wirken aufs Strengste gegen Kinderheirat aus und trat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann ein und stellte sich gegen die für bengalische Frauen typische Rolle als Mutter zur Erfüllung von Haushaltspflichten und Bewahrung der Familienehre. Dem Zugang zur Erziehung maß Tagore für die Zukunft Indiens eine Schlüsselrolle bei, eng verknüpft mit der Fähigkeit zum Dialog, zur Kommunikation und Selbstreflexion. Ein Vertreter der jungen Sängergeneration im Rabindra Sangit ist Indranil Sen. Er ist ein vielversprechender, talentierter Sänger und Produzent von Bengali-Filmen. Aus dem Ingenieursberuf wechselte er ins künstlerische Fach. Im Jahre 2002 verewigte er sich ins Guinness-Buch der Rekorde mit der Darbietung von Titelsongs, ganze 213 an der Zahl. Wie Wir hören Indranil Sen mit Achi Jato Taratabo Akashe in der Raga-Form Manch Kambatsch und nachfolgend Amir Tomao Sange in der für Tagore typischen Kompositionsmethodik verschiedene Raga-Formen zusammenzufügen. Amir Tomao Sange wird von Indranil Sen in der Kombination zweier Frühlingsragas Bahar und Basant gesungen. আজি যত তারা তব আকাশ সবই মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশ সবই মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশ মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া দেখিল তোমার এসেছি ছুটিয়া মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া তবনি কুঞ্জের মঞ্জুরি যত আমারি অঙ্গে কাশে আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ আমার চিতে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উচ্ছাসে টিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ আমার চিতে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে ছাসি আজি কোন খানে কারেও না জানি শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে আজি কোন খানে কারেও না জানি শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী আজি বখে মাশরীর সুরে বিলাসে আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে Auf der Website von IMC www.imcradio.net finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63.